kein Geräusch mehr vom Gehsteig, verlor der Mond die Erinnerung, denn er lächelt allein. Im Laternenlicht das welke Laub umweht meinen Fuß und der Wind beginnt zu stöhnen. Oh, ganz allein im Mondlicht, dabei lächeln gedenk ich, wie das Leben ein schön. Ich erinnere, da ich wusste noch, was Glück für mich war, lass Erinnerung wirklich sein. Jede Laterne scheint zu senden, schwach vernehmbare Warnung. Und die Laterne flackert und bald schon wird es morgen. Taglicht, wart auf den Sonnenaufgang, denk an ein neues Leben, ich muss beugen mich nicht. Wenn der Tag kommt, Nacht wird dann Erinnerung sein und ein neuer Tag an dich. Müdes Ende. Meine Nacht ist vorüber, ein weiter Tag ist geboren. Verliere mich, ist so leicht, verliere mich, ganz allein mit der Erinnerung, meine Tag in der Sonne.